Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Geschwister. Also einmal war ich mindestens hier, aber auch einmal noch per Zoom. Also zweimal mindestens. Vielleicht war ich sogar noch einmal mehr hier. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Geht das mit dem Ton? Ja? Gut. Genau, Johann Hesse ist mein Name. Ich bin verheiratet mit Tanja. Ich wohne in Verden an der Aller. Wir haben 4 Kinder und ja, ich arbeite beim Gemeindehilfsbund. Pastor Dr. Joachim Kochlovius ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Und er ist jetzt am 9. Juli in den wirklich jetzt tatsächlichen Ruhestand gegangen. Und Pastor Dr. Stefan Felber ist sein Nachfolger. Ich bin dort weiterhin Geschäftsführer. Unsere Aufgabe im Gemeindehilfsbund ist, dass wir Gemeinden helfen, ich sage mal, auf dem Weg der biblischen Lehre zu bleiben und sich nicht vom Zeitgeist sozusagen irre zu machen. Also ich kürze das jetzt mal ab. Ist gerade in der Landeskirche ein Riesenproblem, aber mittlerweile auch in Gemeinden, Freikirchengemeinschaften, dass man sich nicht mehr an das hält, was dort steht, sondern eben die Dinge aufweicht und anpasst, weil es halt bequem ist, manche Lehren der Bibel auch in der modernen Zeit durchzuhalten. Also da fallen uns sicherlich einige Themen ein, wo wir wissen, dass es so ist. Und der Gemeindehilfsbund will eben helfen und Argumentationshilfen geben. Wir machen das über das Internet. Also wir haben 2 Internetseiten, www.gemeindehilfsbund.de, www.gemeindenetzwerk.de. Wir geben Schriften heraus. Eins ist zum Beispiel unsere Zeitschrift In Aufbruch, liegen draußen im Foyer auf einem kleinen Tisch Hefte aus, die kann man sich mitnehmen. Und wenn man unser Medienangebot mal anschauen will, das liegt daneben, auch noch 2 andere Broschüren, die man kostenlos mitnehmen kann. Wir sind bei BibelTV vertreten und machen dort Sendungen immer sonntags 12.25 Uhr, Samstag 9.15 Uhr, Dienstag 6 Uhr in der Früh. Das ist immer etwas hart. Aber es gibt einige, die machen das. Die erzählen mir auch, ja, wir gucken morgens um 6 gleich das Erste. So kann man gut in den Tag starten. Und ja, von daher herzliche Einladung, den Gemeindehilfsbund kennenzulernen, entweder über BibelTV oder eben über die Internetseiten und Schriften. Und man kann mich auch gerne ansprechen. Ja, wir schlagen Gottes Wort auf, den Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Und das Thema lautet Aus Gnade gerettet. Aus Gnade gerettet. Und ich möchte mit einer Geschichte beginnen. Es ist die Geschichte von Tas Saada, ein Palästinenser aus Katar, der für die palästinensische Fatah-Organisation zum Scharfschützen ausgebildet wurde, zeitweise auch Fahrer von Yasser Arafat war und der vom Hass auf die Juden fanatisiert ein Kämpfer war für die palästinensische Sache und ein Motto hatte, nur ein toter Jude ist ein guter Jude. Und dieser hasserfüllte Mann, mit dem hat Gott einen besonderen Plan gehabt. Er führte ihn aus Palästina oder Jordanien damals heraus, führte ihn nach Amerika. Er hat einen längeren Weg dort gemacht. Man muss dazu seine Biografie lesen, die sehr, sehr spannend ist. Und er wird dann selbst zum Restaurantgründer, führt ein Restaurant und lernt natürlich manchen Gast kennen. Und einer seiner Gäste ist der erfolgreiche Geschäftsmann Charlie, mit dem er eine 19-jährige Beziehung sozusagen aufbaut und immer mal wieder Glaubensgespräche mit ihm hat. Und in einem dieser Gespräche, da sagt der Charlie zu seinem Freund Tas, du hast keine Gottesfurcht in dir. Und da sagt der Taz, Charlie, wie kannst du sowas sagen? Ich bin Moslem, stolz darauf, ein Moslem zu sein. Wie kannst du sagen, ich habe keine Gottesfurcht? Und dann sagt der Charlie, ich bestehe darauf, du hast keine Gottesfurcht. Du würdest gerne Gottesfurcht haben, aber du hast sie nicht. Und dann sagt er, ich kann dir helfen. I have a connection. Ich habe eine Beziehung. Ich habe eine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und dieser Satz geht dem Taz nicht mehr aus dem Herzen. I have a connection. Und die beiden bleiben im Gespräch und der Charlie lehnt seinen Freund Taz ein und er kommt zu ihm nach Hause. Und beim Reingehen in das Haus sagt der Charlie zu dem Taz, Taz, um Frieden zu finden, musst du einen Juden lieben. Und da dreht sich der Taz um und sagt, wie kannst du so etwas zu mir sagen? Du weißt genau, wie sehr ich Juden hasse. Warum riskierst du das? Und dann entwickelt sich das Gespräch weiter und im Laufe dieses Gesprächs schlägt der Charlie die Bibel auf und sie lesen Johannes Kapitel 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und als der Taz diese Worte hört, reißt es ihn auf die Knie und er hebt seine Hände in die Luft und ruft Jesus Christus an, in sein Leben zu kommen. Er bittet um Erbarmen, er bittet um Gnade und Jesus Christus kommt in sein Leben und verändert ihn total. Wie ist so etwas zu erklären? Wie kann so etwas passieren? Warum gerade dieser Taz Saada, ein Judenmörder, Scharfschütze, brutal, hasserfüllt? Warum nicht einer von 10.000 anderen, die auch Juden hassen und Menschen umbringen? Warum gerade er? Ja, warum gerade du? Ja, warum gerade du? Amazing Grace. Wir haben es eben gesungen oder vorgesungen bekommen, gehört. Amazing Grace. Dieses wunderbare Lied des Pastor und Liederdichter John Newton, vorher ein Sklavenhändler. O Gnade Gottes, wunderbar, hast du errettet mich, ich war verloren, ganz und gar war blind, jetzt sehe ich. Die Gnade hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit, seitdem ich mich zu Gott bekehrt, bis hin zur Herrlichkeit. Warum gerade Taz Saada? Warum gerade du? Warum gerade ich? Es ist Gnade. Es ist die Gnade Gottes, wunderbar. Epheser 2, 1 bis 10. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Aus Gnade gerettet, weil du dich selbst nicht retten kannst. Aus Gnade gerettet, weil Christus alles für dich getan hat. Aus Gnade gerettet, denn Gott will dich beschenken. Und aus Gnade gerettet, zu guten Werken bestimmt. Das erste, aus Gnade gerettet, weil du dich selbst nicht retten kannst. In der zweiten Frage des Heidelberger Katechismus heißt es, was muss ich denn wissen, um selig leben und sterben zu können? Und dann heißt es, als Grundlagenwissen, du musst wissen, wie groß deine Sünde und dein Elend ist. Du musst begreifen, wie tief verloren du bist ohne Jesus. Wie groß ist unser Elend wirklich? Und das Verrückte ist ja, wir haben lauter Strategien, uns davon zu überzeugen, dass wir gar nicht so schlecht sind. Ich hatte jetzt letztens gerade wieder bei einem Straßeneinsatz in Pferden vor zwei Wochen am Samstag, nein, vor einer Woche am Samstag, einen Mann, mit dem ich ins Gespräch kam, und er beharrte darauf, dass er gut ist. Also so unter dem Motto, ich brauche ja gar keinen Erlöser, ich bin ja gut. Und wenn ich gut bin, warum brauche ich dann Rettung? Und dann haben wir darüber argumentiert und diskutiert, ob man gut ist oder nicht. Und dann habe ich ihm irgendwann, ich hatte nämlich gesehen, dass er eine Frau dabei hat, die hatte ihn nämlich kurz mal zwischendurch angesprochen, habe ich gesagt, fragen Sie mal Ihre Frau, ob Sie gut sind. Und dann sagte er, doch, die würde mir das bestätigen, dass ich gut bin. Naja, das haben wir nicht vertieft, ich habe die Frau nicht gefragt. Aber es ist erstaunlich, wir haben lauter Strategien, uns deutlich zu machen, dass wir ja, ach, so gut sind. Kenne ich von mir selber ja auch. Die anderen sind ja so böse. Ich doch nicht. Aber Jesus sagt hier durch seinen Apostel, ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Tot. Geistlich komplett unbrauchbar für Gott. Tot. Tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt. Ich stand einmal am Bett eines verstorbenen Glaubensbruders, und das ist ja so ein bewegender Moment, wenn man so am Bett eines Toten steht. Und jetzt kann man sich ja überlegen, ja, kriegt man den noch irgendwie wach, wenn man den rüttelt und schüttelt, wenn man den anruft und sagt, komm, steh auf, jetzt streng dich doch mal an, komm zurück ins Leben. Geht nicht, funktioniert nicht, er ist tot. So, sagt die Bibel, ist das mit unserem geistlichen Leben. Wir sind aus eigener Kraft gar nicht in der Lage, uns zu erheben und die Hände so wie das in den Himmel zu strecken und zu sagen, Herr, du bist mein Erlöser und mein Retter. Ich glaube, dass du, Jesus, der Weg und die Wahrheit und das Leben bist. Wir können das nicht. Unsere Sünde und unser Elend, so wie Paulus es hier beschreibt, ist so groß, dass du es aus eigener Kraft nicht kannst. Du bist tot in deinen Sünden und Übertretungen. Der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt Paulus in Römer 6, Vers 23. Tod. Eben nicht gut, sondern geistlich tot. 1. Korinther 2, Vers 14. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Und ich weiß noch so genau, wie ich in England damals ganz ohne Gott lebte und dann kamen gläubige Studenten auf mich zu und sagten, wir laden dich zum Bibelkreis ein. Oh, habe ich die in die Flucht gejagt. Also natürlich freundlich, aber so mit, bitte gehen Sie wieder. Ja, ich will mit solchen Menschen, die irgendwie mit der Bibel und mit Jesus zu tun haben, ich habe sofort innerlich gemerkt, da ist irgendetwas jetzt problematisch, ja, die muss ich wieder loswerden. Geistlich tot, ich war nicht ansprechbar. Es macht die Sünde. Und indem wir geistlich tot sind, sind wir der Verführungsmacht des Teufels komplett ausgeliefert. Wir haben dem nichts entgegenzusetzen. Der ist so mächtig in der unsichtbaren Welt, dass wir keine Chance haben, seinen Schlichen und Finden zu entgehen. Und das macht Paulus jetzt im nächsten Vers deutlich. Also Vers 1 nochmal, ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Und wenn wir jetzt mal Epheser 6 aufschlagen, dann haben wir da dort auch nochmal diesen Abschnitt mit der geistlichen Waffenrüstung. Und dann heißt es ab Vers 11, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Und dann, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen, da haben wir wieder diese Mächtigen und Gewaltigen, nämlich den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Wir haben sozusagen einen Raum zwischen Himmel und Erde und der ist in der unsichtbaren Welt gefüllt mit Geistmächten. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg hierher an einer Gruppe von Leuten vorbeigefahren. Ich dachte, ich sehe nicht recht. Die sahen aus, als ob die irgendwie etwas ganz Schreckliches vorhatten. Oder also die waren alle schwarz und gruselig angezogen und so weiter. Und irgendwann habe ich gesagt, natürlich, klar, Halloween steht vor der Tür. Also für manche. Wir freuen uns ja auf den Reformationstag, der morgen gefeiert wird. Aber für manche ist halt Halloween. Und da wird etwas sichtbar von dem, was zwischen diesem unsichtbaren Bereich zwischen Himmel und Erde stattfindet, dass dort nämlich Mächte am Werk sind, die eben zutiefst dunkel sind, okkult, verborgen, bösartig, verführerisch. Und ich bin auch immer wieder erstaunt, wie viele Menschen im Moment im Bereich der Esoterik unterwegs sind. Ich hatte es auch wieder beim Straßeneinsatz, dass ich mit einer Frau ins Gespräch kam und die sagte, ja, sie spricht mit den verstorbenen Haustieren ihrer Kunden. Ich so, wie macht die das? Sie spricht mit den verstorbenen Haustieren und kriegt dafür auch noch Geld und kriegt Botschaften von den Haustieren und das funktioniert anscheinend. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, wissen Sie, dass sie damit mit dunklen Mächten in Verbindung treten? Die war schon mal ganz positiv überrascht, dass ich das nicht in Abrede stellte, sondern sagte, das geht. Da ist ein Raum, wo man hineingreift und da sind Mächte am Werk. Da war sie ja schon ganz erstaunt, dass sie in mir einen Gesprächspartner hatte, der glaubte, dass da hinter der unsichtbaren Welt etwas, in der unsichtbaren Welt etwas ist. Aber dann sagte ich ihr, ja, sie kommen an die bösen Geister. Wenn sie ohne Jesus in diesen Raum reingreifen, kommen sie an die bösen Geister. Und dann sagt sie, nein, nein, ich habe gelernt, die Bösen von den guten Geistern zu unterscheiden. Sie weiß genau, dass sie mit Geistern zu tun hat, aber sie wüsste, wie man mit den guten Geistern nur kommuniziert. Habe ich ihr natürlich erzählt. Nein, nein. Ohne Jesus greifen sie in den okkulten Raum hinein und die, die gut erscheinen, die haben sich nur als gut verstellt. Und das macht Paulus hier deutlich, dass der Mensch ohne Gott, tot in seinen Sünden, diesen Schlichen und Finden des Teufels komplett ausgeliefert ist. Da sind Mächte am Werk, denen können wir nichts entgegensetzen. Und wir lernen hier, es gibt in der Welt keinen neutralen Raum. Das heißt, entweder gehörst du zu Christus oder du gehörst zur Gegenmacht. Kein neutraler Raum. Denn alle anderen, die nicht zu Jesus gehören, sind laut Paulus Kinder des Ungehorsams. Weil sie in der Sünde leben oder eben hier dem Mächtigen dieser Welt gehorchen, sind sie Kinder des Ungehorsams. Sie können gar nicht anders. Auch ich konnte nicht anders. Wenn du ohne Jesus bist, lebst du automatisch ein Leben gegen Gott. Auch wenn du das so nicht sagen würdest, es ist faktisch so. Und das ist jetzt der nächste Schritt, den er deutlich macht. Wenn du ohne Jesus lebst, wenn du in deinen Sünden und Übertretungen lebst, wenn du unter der Herrschaft des Teufels stehst, wenn du eines der Kinder des Ungehorsams bist, dann bist du gebunden an die Begierden deines Fleisches. Vers 3. Unter ihnen, also diesen Mächten, haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Der von Gott abgeschnittene Mensch ist fleischlich. Das ist ja ein Begriff, den Paulus gebraucht, um zu sagen, dass alles, was in uns ist und gegen Gott gerichtet ist, ob wir es wissen oder nicht, das ist Fleisch aus dieser Sicht. Fleischlich ist das in uns gegen Gott gerichtete Wollen und Sehnen des Menschen. Der Mensch letztlich, der ohne Gott lebt, ist ein fleischlicher Mensch. Johannes 3, Vers 6, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Der natürliche Mensch, der von Gott nichts weiß und Gott nicht kennt und Gott auch nicht sucht. Und daraus kommt ein bestimmtes Leben, ein bestimmter Lebensstil. Galater 5, offenkundig sind die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Und das weiß ich nur zu gut. Ohne Jesus habe ich einfach in diesen Begierden des Fleisches gelebt und konnte mich aus eigener Kraft davon nicht lösen. Wollte es auch gar nicht. Ob es die Lüge ist, ob es der Neid war, ob es Pornografie war, ob es der Diebstahl war. In der Schulpause, in der großen Pause im Gymnasium am Wall in Verden sind wir zum Bäcker gegangen und haben hier Lakritze und da Süßigkeiten alle in so eine kleine Beutel reingefüllt und haben den armen Ladenbesitzer um ein paar Pfennige geprellt. Wie ekelhaft. Dass man noch nicht mal bereit war, dem Mann das zu gönnen, was ihm offensichtlich zustand. Weil man sich einen kleinen Vorteil davon verschafft hat. Und ich könnte noch ganz andere Dinge erzählen, aber das will ich hier nicht, einfach um deutlich zu machen, wir sind gebunden an das Fleisch und können das Gute nicht tun. Und das führt dazu, dass der Mensch dann unter dem Zorn Gottes steht. Und das ist das, was Paulus jetzt im nächsten Vers deutlich macht oder im nächsten Teilvers aus Vers 3. Und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Wir stehen unter einem Verdammungsurteil. Die Schrift sagt ganz klar, der Mensch ohne Jesus Christus geht verloren. Und das ist in einer Zeit, wo man nicht mehr vom Gericht predigt, doch etwas, was wir wieder und wieder sagen müssen. Jesus ist da ganz deutlich. Es gibt einen schmalen Weg, der zur Errettung führt, und es gibt einen breiten Weg, der ins Verderben führt. Jesus ist es, der sagt, es gibt ein Verderben, das ewig ist. Es gibt ein Höllenfeuer, wo die hinkommen, die ihm nicht folgen. Matthäus 25, 41, wo Jesus deutlich macht, im Weltgericht, wenn er kommt, dann wird er die Menschen scheiden. Und er sagt zu den einen, kommt her zu mir, ihr Gerechten, ins ewige Leben. Und den anderen sagt er, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln. Und so unbequem diese Botschaft auch in dieser Zeit ist, weil der moderne Mensch das natürlich nicht hören möchte. Das wollte der Mensch der Antike übrigens auch nicht hören. Aber der moderne Mensch meint, er sei was Besonderes und die Höllenbotschaft, das darf man heute nicht mehr sagen. Steht aber da, Jesus ist der Herr, von Ewigkeit her. Er weiß, wovor er hier warnt. Es ist eine Realität. Der Mensch, der in seiner Sünde bleibt, geht auf ewig verloren. Im baptistischen Glaubensbekenntnis von 1689, da heißt es, und jetzt wird deutlich, wir können uns selber nicht retten. das ist die Schlussfolgerung aus all dem, durch seinen Fall in einen Stand der Sünde hat der Mensch jegliche Willensfähigkeit zu etwas geistlich Gutem, das mit der Erlösung verbunden ist, verloren. So dass ein natürlicher Mensch, der gegenüber diesem Guten völlig abgeneigt und tot in Sünde ist, unfähig dazu ist, sich durch seine eigene Kraft selbst zu bekehren oder sich selbst darauf vorzubereiten. Also hier sehen wir, dass die Baptisten in ihrem Glaubensbekenntnis genau das Gleiche vertreten haben wie die Reformatoren, wie Martin Luther und Calvin, die auch gesagt haben, aus eigener Kraft kannst du dich nicht erretten. Der Charles Haddon Spurgeon hat dieses Glaubensbekenntnis, dieses baptistische Glaubensbekenntnis wieder neu aufgelegt und hat gesagt, super Sache, das müssen wir in unserer Gemeinde lehren. Und das kann man auch jetzt auch wieder neu im Buchhandel bekommen, dieses baptistische Glaubensbekenntnis von 1689. Also ihr merkt, der Reformationstag schwingt hier schon ordentlich mit in der Predigt. Und ich kann das sehr empfehlen, dass man sich nochmal klar macht, wie verloren wir eigentlich sind und wie sehr, und das ist jetzt die Folge daraus, wir auf die Gnade angewiesen sind, weil wir eben so verloren sind und aus eigener Kraft uns nicht retten können. Paulus macht also hier in diesen ersten drei Versen deutlich, wie dunkel es um uns ist, wie finster es geistlich gesehen ist und wie tot und verloren wir in unseren Sünden sind und dass das eine richtig heftige Realität ist. Aus Gnade gerettet, und das ist jetzt das Zweite, weil Christus alles für dich getan hat. Und nachdem Paulus jetzt in drei Versen eine tiefe Finsternis über uns ausgebreitet hat, lässt er jetzt die Sonne aufgehen und sagt, schaut auf die Gnade Gottes, die euch rettet. Hören wir weiter. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, er wiederholt Vers 1, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus. Ist es nicht herrlich, wenn da draußen die Sonne scheint? Sonne geht auf, Licht bricht hervor aus der Finsternis und Licht geht auf in Christus. Ja, wir werden durch das Wort Gottes erst einmal in die Finsternis gestürzt. Uns wird erstmal deutlich gemacht, wie verloren wir sind, wie kaputt wir sind, wie tot wir sind. Aber dann kommt die Gnade und sagt, und so wirst du gerettet. Ich musste so an Lazarus denken. Lazarus liegt im Grab. Er stinkt schon. Boah, 4 Tage tot. Boah, da willst du nicht rein. Lass das Grab zu, bloß nicht aufmachen. Und Jesus sagt, macht es auf. Und dann ruft Jesus hinein, Lazarus, komm heraus. Und was macht Lazarus? Ihr Kinder, wisst ihr das? Ihr beiden, was macht Lazarus? Hey, super, du bist klasse. Du weißt das. Lazarus kommt raus. Ja, wie geht denn das? Der ist doch tot. Wie kann er das machen? Warum kann Lazarus rauskommen? Wisst ihr da die Antwort auch, ihr beiden? Warum kann Lazarus rauskommen? Ja, weil Jesus ihn ruft. Weil Jesus die Kraft hat, ihn rauszurufen. Weil Jesus Gott ist. Deswegen kann er einen Toten auferwecken, was wir uns ja als Menschen gar nicht vorstellen können. Und so ist es ja mit unserem geistlichen Leben auch. Und deswegen heißt es hier in Vers 5, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, wurden mit Christus lebendig gemacht, weil Jesus an irgendeinem Punkt deines Lebens hineingesprochen hat in dein Leben und dich aus der Finsternis des Todes herausgerufen hat und hat gesagt, Thomas, komm raus. Renate, komm raus. Erwin, komm raus. Oder wie immer ihr heißt. Komm raus aus deiner Finsternis, aus deinem Tod. Und dann bist du gefolgt. Warum? Die Antwort steht ja hier. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, weil er voller Erbarmen ist. Er ist reich an Barmherzigkeit. Er hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, mit der er dich geliebt hat, hat er dich herausgezogen. Das hat ihn motiviert. Das hat ihn angetrieben. Er konnte dich da nicht so jämmerlich liegen lassen. Wir haben eben dieses Bild gesehen, dieser kleine Säugling, einfach rausgeworfen. Verloren. Aber es kommt einer, der sich erbarmt. Und das macht Gott auch mit dir und holt dich raus und will nicht, dass du jämmerlich zugrunde gehst, auf ewig verloren gehst. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Es hält ihn nichts im Himmel, wenn er weiß, dass du hier unten verloren gehst. Und dann macht er sich auf den Weg und geht den Weg bis zum Kreuz. Und das haben wir ja am Anfang des Epheserbriefes in Vers 7. In ihm, in Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut. Den Freikauf, heißt es dort, durch sein Blut. Die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Da ist sie wieder, die Gnade. Er geht ans Kreuz, um für dich sein Blut zu vergießen, um für deine Sünden zu sühnen, zu bezahlen. Und das ist ja etwas, was uns als Menschen so gar nicht eingeht, dass jemand anders für mich sterben muss. Das ist ja so ein unfassbarer Gedanke, dass Blut fließen muss, damit Gott versöhnt wird. Und natürlich wehrt sich der moderne Mensch dagegen. Natürlich wehrt sich die moderne Theologie auch dagegen und sagt, das kann doch nicht sein, dass ein Gott das verlangt, dass sein Sohn in den Tod geht. Nein, das passt nicht ins moderne Denken. Und doch, genau das war nötig, um uns aus einer tiefen, tiefen Verlorenheit herauszuretten. Die Sünde muss bezahlt werden. Das verlangt die Gerechtigkeit Gottes. Und es ist die Gnade Gottes, dass er selber die Strafe übernimmt. Das ist das Wunder der Gnade und der Barmherzigkeit Gott. Und dass dieser Sohn Gottes eben nicht zu trennen ist von dem Vater. Vater und Sohn sind eins und sie handeln in völliger Einigkeit und Liebe und Gnade. Und wenn wir das angenommen haben, weil Jesus uns gerufen hat und gesagt hat, komm und nimm dieses Blut für dich in Anspruch. Lass dir die Sünden abwaschen, den ganzen Dreck deines Lebens. Lass es dir abwaschen und lass dich reinigen. Wenn du das angenommen hast, dann bekommst du alles das, was Christus hat, geschenkt. Das ist die Gnade. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. So wie Jesus auferstanden ist von den Toten, so stehst du auch auf von den Toten. Und so wie er auferweckt ist und eingesetzt ist im Himmel, so bist du auch auferweckt und eingesetzt im Himmel. Es ist schon alles vollzogen. Du musst zwar hier noch unten durch, du musst auch noch mal in ein Grab gelegt werden. Jawohl, da muss man noch mal durch. Aber das ist nur ein Vorgeplänkel vor dem Eigentlichen. Denn aus Gottes Sicht bist du schon bei Jesus. Im Himmel eingesetzt. Dort sind deine Rechte. Dort sieht er dich. Du bist schon längst auferweckt. Deswegen heißt es auch in Philipper 3, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Es ist alles schon dort hinterlegt und kann dort auch nicht mehr weggenommen werden. Woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Es ist alles deins. Gnade. Aus Gnade gerettet, jetzt das Dritte, denn Gott will dich beschenken. Vers 8, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Was ist denn eigentlich Gnade? Gnade ist, wenn Gott dir die Strafe erlässt, die du verdient hast. Und wenn er dich mit Gaben beschenkt, die du nicht verdient hast. Noch einmal, Gnade ist, wenn Gott dir die Strafe erlässt, die du verdient hast. Und wenn er dir Gaben schenkt, die du nicht verdient hast. Das ist Gnade. Was haben wir verdient? Den ewigen Tod. Erlassen in Christus Jesus. Was haben wir nicht verdient? Ewiges Leben. Geschenkt in Christus Jesus. Das ist Gnade für dich. Was muss ich jetzt tun? Kann ich überhaupt irgendwas tun? Du brauchst es nur glauben. Annehmen. Das Vertrauen darauf setzen. Glauben ist ja das herzliche Vertrauen darauf, dass das, was Gott tut und sagt, richtig ist. Darauf verlasse ich mich. Mehr brauchst du nicht machen. Und das wird hier ja ganz deutlich gesagt. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus dir heraus. Aus irgendetwas, was du tust. In deiner Frömmigkeit, in deiner stillen Zeit oder weil du zum Gottesdienst kommst oder weil du dem Herrn hier oder dort dienst. Nein! Weil er dich beschenken will. Deshalb wirst du gerettet. Römer 9, 15. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Ja, wieso gerade du? Wieso gerade ich? Ja, weil der Herr das so beschlossen hat. Es ist so einfach. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Aber Herr, ich verdiene das doch gar nicht. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Ich kann das nicht verstehen. Da hakt bei mir die Theologie ehrlich gesagt aus. Da komme ich nicht weiter. Das ist Gnade. Er entscheidet. So liegt es nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Wir dürfen es dankbar annehmen. Paulus macht das ja am Anfang des Briefes deutlich. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Vers 4, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war. Ausgewählt. Auch das Gnade. Wir sind Beschenkte. O Gnade Gottes wunderbar, hast du errettet mich. Ich war verloren ganz und gar, war blind, jetzt sehe ich. Wir sind beschenkt. Viertens, aus Gnade gerettet, zu guten Werken bestimmt. Das ist jetzt der letzte Vers, der letzte Vers, Vers 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Die Reformation lebt ja von den vier allein. Allein der Glaube, allein die Schrift, allein Christus, allein die Gnade. Ohne Werke, wie wir es auch in Römer 3, 28 bei der Lesung gehört haben. Und doch gehören die Werke untrennbar dazu. Wir sollen dem Herrn dienen. Aber immer als eine Frucht, als eine Folge des Glaubens und der Errettung aus Gnade. Deshalb sagt Paulus hier, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, ja, die er selber gemacht hat, damit wir darin leben sollen. Früher habe ich den Ladenbesitzer beklaut. Und als ich zum Glauben kam, habe ich geschaut, ob ich diesem Mann noch irgendwie Kontakt aufnehmen kann. Sein Laden war schon längst dicht gemacht. Ich hoffe nicht deswegen, weil ich ihn bestohlen habe. Er ist, denke ich, einfach nur in Ruhestand gegangen. Aber ich habe etwas Geld in einen Umschlag getan, wo ich dachte, das wird vielleicht der Betrag sein, um den ich ihn bestohlen habe, und habe das in seiner Privatadresse, die ich ausfindig gemacht habe, dann eingeworfen und etwas dazu geschrieben. früher Diebstahl, jetzt wieder Gutmachung. Wenn ich heute zu viel Wechselgeld bekomme von der Kassiererin, laufe ich gerne auch ein paar Kilometer wieder zurück, wenn ich weiß, das gehört diesem Geschäft, dann bringe ich es wieder hin. Werke, die zuvor bereitet sind, nicht aus mir heraus. Ich weiß genau, wie ich gehandelt hätte als natürlicher Mensch. Ich habe ja mein altes Leben noch genau vor Augen. Aber Jesus hat mich verändert aus Gnade. Und deswegen handle ich heute anders. Nicht um gerettet zu werden, nicht um Gnade zu verdienen, nicht um in den Himmel zu kommen, sondern aus Dankbarkeit, weil Jesus mich verändert hat, weil Jesus mich gerettet hat. Noch einmal das baptistische Glaubensbekenntnis von 1689. Nur diejenigen Werke sind gute Werke, die Gott in seinem heiligen Wort geboten hat. Also ich handle nach der Heiligen Schrift. Und nicht diejenigen, die sich Menschen ohne diesen Anspruch im blinden Eifer oder unter dem Vorwand guter Absichten selbst ausgedacht haben. Wenn diese guten Werke im Gehorsam gegenüber Gottes Geboten getan werden, sind sie Früchte und Kennzeichen eines wahren und lebendigen Glaubens. Sie sind also eine Folge. Die Gläubigen bringen durch sie ihre Dankbarkeit zum Ausdruck, stärken ihre Gewissheit, erbauen die Geschwister, zieren das Bekenntnis zum Evangelium, stopfen den Mund der Widersacher und verherrlichen Gott, dessen Werk sie sind, in Christus Jesus dazu geschaffen, dass sie, indem sie ihre Frucht zur Heiligkeit bringen, am Ende schließlich das ewige Leben haben. Tas Saada zum Schluss, dieser Judenhasser und Judenmörder, schreibt am Ende seiner Biografie: Ja, ich bin zurückgekehrt in den Nahen Osten und wieder bin ich hier, um zu kämpfen, aber diesmal nicht mit Waffen. Diesmal geht es nicht um Tod und Zerstörung, sondern um den tatkräftigen Einsatz für eine bessere Zukunft, für Frieden zwischen den Brüdern, den Juden und den Ismaeliten. Jesus Christus, der Nachkomme ihres gemeinsamen Vaters Abraham, ist der Einzige, der dieses Wunder vollbringen kann. Nicht umsonst nennt man ihn den Friedenfürsten. Was er an Wundern zu tun vermag, zeigt sich in meinem eigenen kaputten Leben. Wer wäre ich heute ohne ihn? Ich will gar nicht daran denken. Das ist sein Schlusswort. Tas Saada lebt heute im Gazastreifen, leitet das christliche Hilfswerk Hope for Ismael und setzt sich dafür ein, dass Palästinenser Jünger Jesu werden und mit Juden versöhnt leben. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Aus Gnade gerettet, weil du dich nicht selbst retten kannst. Aus Gnade gerettet, weil Christus alles für dich getan hat. Aus Gnade gerettet, denn Gott will dich beschenken. Und aus Gnade gerettet, zu guten Werken bestimmt. Amen.